Das geht aus einer Antwort auf eine Frage der linken Bundestagsabgeordneten Renner an das Justizministerium hervor. Weiter heißt es in der Antwort, der Generalbundesanwalt habe im vergangenen Jahr außerdem Ermittlungen gegen die Mitglieder von drei weiteren rechtsextremen Gruppierungen aufgenommen. Auch sie stehen im Verdacht, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben. Der Name Arians bedeutet auf Deutsch Arier. Zwei Mitglieder der in Bayern und Hessen aktiven Gruppe müssen sich derzeit vor dem Landgericht Halle wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und der schweren Körperverletzung verantworten. Sie sollen vor anderthalb Jahren mit ihrem Auto Menschen gejagt haben, die sie für politisch linksstehend hielten. Der Prozess hatte nicht zuletzt deshalb Aufmerksamkeit erregt, weil er offenbarte, dass die rechtsextreme Gruppe offenbar Kontakte zu einem hessischen Polizisten pflegte. Konkret soll er dienstliche Informationen an ein Mitglied der Arians weitergereicht haben. Dem Polizist droht nun eine Anklage wegen Geheimnisverrats.